Noch einmal zu Aktuellem über den Flug von Apollo 9. Ruprecht Kurzrock und Horst Eichler. Ja, meine Damen und Herren, etwas über 10 Minuten ist es jetzt her, dass die Meldung kam, das Raumschiff Apollo 9 und die Mondfähre haben sich voneinander getrennt. Und wir können jetzt Gespräche hören zwischen David Scott, der das Raumschiff steuert, und den beiden Astronauten Russell Schweikert und James McDivitt in der Mondfähre. Alles sieht prima aus. Sie sind nur wenige Meter auseinander und können einander also noch gut beobachten, ob alles zum Beispiel an ihren beiden Fahrzeugen in Ordnung ist. Das nicht mehr verbundene Gespann, Raumschiff und Mondboot dicht nebeneinander, befindet sich jetzt über dem Atlantik kurz vor der Küste von Afrika und wird dann weiter seinen Weg nach Australien nehmen. In Kürze werden Raketen gefeuert. Aber welche? Gegen 14 Uhr wird zunächst ein kurzes Feuern der Kontroll- und Steuerraketen, also sehr kleiner Raketendüsen, des Raumschiffes selber erfolgen, das dadurch das Mondboot von sich wegstößt. Erst um etwa 10 Minuten vor 15 Uhr wird dann das Mondboot selber mit seinen eigenen Motoren seine Fahrt aufnehmen. Ja, und das ist im Augenblick das Neueste. Wir warten also weiter auf die nächsten Mitteilungen, die wir hier über den weltweiten Dienst der Stimme Amerikas in englischer Sprache bekommen. Und wir geben jetzt wieder zurück an die Rundschau am Mittag. Wir werden diese Berichterstattung laufend fortsetzen, so wie sich Neues bei Apollo 9 tut.